Weißt du noch, wie wir die Wahrheit suchten und im Stillen den Nächsten verfluchten, bis wir erschraken vor uns selbst in uns sahen das stürmende Meer und hofften auf Sonne, die weit über den Wolken sorglos allen sichtbar, die Leben macht den Leib im Rahmen, das Gold gewaschen und Steine entdeckt, den Irrtum begraben, den Frieden bedeckt, so dass er schlafen kann und zu erwachen, so dass er schlafen kann und zu erwachen, so dass er schlafen kann und zu erwachen. Als wir Blumen pflückten und sahen zu beim Sterben, gaben Wasser für den Augenblick und dachten ans Glück, nicht ans Verderben, nicht ans Verderben. Das Gold gewaschen und Steine entdeckt, Irrtum begraben, den Frieden bedeckt, so dass er schlafen kann, um zu erwachen, so dass er schlafen kann, um zu erwachen, so dass er schlafen kann, um zu erwachen. Der König der Wahrheit zu uns reist im Heiligen Geist, der uns erreicht. Suchen nach Segen nicht, weswegen der Tod uns verspeist, das Gold gewaschen und Steine entdeckt, den Irrtum begraben, den Frieden bedeckt, so dass er schlafen kann, um zu erwachen, so dass er schlafen kann, um zu erwachen, so dass er schlafen kann, um zu erwachen.